Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Die Atomstromkonzerne wollen Geld vom Bund. Die Kosten für Atommüllentsorgung sind der Grund. Nach den dumm und dämlich Gutverdienerjahren will man nix bezahlen für Strahlen. Das sind Millionen Jahre bis es zerfällt. Zweitwohnungssteuer zahlen manche Politiker nicht. Dickes Portemonnaie oben an der Spree. Und auf Mallorca kommen demnächst die Ruhestörer vor Gericht. Wir müssen leiser sein, wir müssen leiser sein. Mann, darf ab jetzt! Mann, darf ab jetzt! Laut EU-Gesetz! EU-Gesetz! Seine Suchhistorie von Google löschen lassen. Party Time! 10 nackte Friseuse! Und wer außer der NSA sagt mir nach dem Filmriss, was ich gestern gemacht habe? Ballermann, Nachrichten. Ballermann, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR3.